Abschnitt 17 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 17. Die Ermordung der 8-jährigen Lucie Berlin, Teil 3. Auf weiteres Befragen erzählte die Liebetrud in sehr weitschweifiger Weise: Als ich sonnabends, den 11. Juni, vormittags aus dem Arrest kam, sah ich vor dem Hause Ackerstraße 130 eine große Anzahl Leute stehen. Berger schlief noch. Ich sah mich in meiner Wohnung um und gewann sehr bald die Überzeugung, dass Berger ein Mädchen bei sich gehabt hat. Ich muss ja bekennen, ich war sehr eifersüchtig. Als Berger aufwachte, sagte ich ihm das auf den Kopf zu. Berger bestritt es und sagte: »Mulatten Albert ist mit einem Mädchen hier gewesen.« Ich schimpfte. Plötzlich vernahmen wir: »Der Rumpf der Lucy ist aufgefunden.« Nachmittags, als Berger wieder schlief, sah ich plötzlich, dass mein kleiner Korb verschwunden war. Ich weckte sofort Berger und fragte ihn, wo der Korb sei. Zunächst sagte er, er habe ihn seiner Schwester geschenkt. Da ich ihm auf den Kopf zusagte, dass das nicht wahr sei, sagte er, ich war besoffen und habe eine Penne, obdachloses Mädchen, mitgenommen. Die muss den Korb gestohlen haben. Ich versetzte, das ist nicht wahr. Du hast der Penne den Korb geschenkt. Du bist ja ein so schlechter Kerl, dass ich dir den Mord an der kleinen Lucy zutraue. Berger sagte, sei nur still, ich werde dich auch heiraten. Montag gehen wir bestimmt aufs Standesamt. Wenn es heute noch nicht so spät wäre, dann würden wir heute noch gehen. Das Standesamt wird aber um 5 Uhr nachmittags geschlossen. Vorsitzender, Sie wollten Berger heiraten? Zeugin, jawohl. Vorsitzender, was mag Berger veranlasst haben, plötzlich mit Ihnen zum Standesamt zu gehen? Zeugin, ich war der Meinung, dass er mich wegen der Penne und auch wegen des Korbes heiraten wollte. Vorsitzender, sind Sie vielleicht der Meinung, dass Berger Sie habe heiraten wollen, damit Sie wegen des Korbes keinen weiteren Skandal machen? Zeugin, das allein war wohl nicht die Ursache. Ich muss offen gestehen, ich traue Berger den Mord nicht zu. Staatsanwalt, hat nicht Berger gesagt, sollte ich inzwischen verhaftet werden, so gehst du allein aufs Standesamt? Zeugin, jawohl. Die Zeugin sagte ferner auf Befragen des Vorsitzenden, die Lucy sei ein sehr hübsches, munteres Mädchen gewesen, das sie sehr lieb hatte. Das Kind habe ihr oftmals Einkäufe besorgt und sei auch oftmals besuchshalber in ihrer Wohnung gewesen. Das Kind habe zu ihr Frau Liebetrud, zu Berger Onkel, gesagt. Montag früh kamen 2 Sittenbeamte. Da sie den Beamten sagte, dass sie im Arrest war, seien sie wieder fortgegangen. Einige Tage darauf wurde Berger verhaftet. Verteidiger, hatten Sie nicht auf Lenz Verdacht? Zeugin, allerdings. Verteidiger, wie kamen Sie dazu? Zeugin, weil gesagt wurde, es sei ein starker Mann mit dickem, schwarzem Schnurrbart in verdächtiger Weise mit der Lucy gesehen worden. Verteidiger, ist es richtig, dass Berger verschiedene ihm gehörige Sachen verschenkt hat? Zeugin, allerdings. Er hat sogar kurz nach dem Morde ein paar fast noch neue Stiefel verschenkt. Auf ferneres Befragen bemerkte die Zeugin, Frau Berlin habe zu ihr gesagt, Sie haben wohl meine kleine Lucy in der Friedrichstraße verkauft? Angeklagter, die Liebetrud hat nicht die volle Wahrheit gesagt. Die Liebetrud schrie und lärmte wegen des Korbes. Ich machte deshalb die Fenster zu und sagte, Hannchen, mache um Gottes Willen nicht so furchtbaren Skandal. Es ist doch nicht nötig, dass alle Leute unser Zanken hören. Die Liebetrud sagte, ich werde ruhig sein, aber du weißt doch, dass du mir versprochen hast, Montag mit mir aufs Standesamt zu gehen. Gewiss, sagte ich, wenn es nicht schon so spät wäre, würden wir heute noch gehen. Die Liebetrud gab dies als richtig zu. Angeklagter, ich bin genötigt, noch Verschiedenes klarzustellen. Die liebe Trud hat angedeutet, dass ich den Mord begangen haben könnte. Vorsitzender. Das ist nicht wahr. Die liebe Trud hat ausdrücklich und zwar wiederholt gesagt, sie traue Ihnen den Mord nicht zu. Angeklagter. Mit weinender Stimme. Herr Vorsitzender, ich bin hier wegen Mordes angeklagt. Ich muss mich doch ganz ausführlich verteidigen können. Vorsitzender. Selbstverständlich. Sie haben volle Verteidigungsfreiheit. Sie dürfen aber nicht, was längst festgestellt ist, wiederholen. Angeklagter. Jedenfalls hat die liebe Trud angedeutet, dass der Korb mich verdächtig macht und hat mir auch deshalb mit Anzeige gedroht. Ich will darauf bemerken, als wir in Breslau waren, da verkehrten wir mit einer gewissen Weiland. Die liebe Trud entzürnte sich mit ihr und auch ich hatte mit dem Mädchen Krach. Plötzlich wurde die Weiland ermordet. Der Täter ist, soviel ich weiß, noch nicht entdeckt. In der Hand der Ermordeten wurde ein blonder Schnurrbart, den sie offenbar im Todeskampf dem Mörder abgerissen hatte, vorgefunden. Die liebe Trud hat mir auch gedroht. Wenn du mich nicht heiratest, dann lasse ich dich auch wegen des Breslauer Mordes alle werden. Ich weiß, dass du es nicht gewesen bist. Ich traue dir so etwas auch nicht zu, aber Verschiedenes, insbesondere der blonde Schnurrbart, macht dich verdächtig. Jedenfalls würdest du verhaftet und einige Monate in Untersuchungshaft behalten werden. Vorsitzender. Liebe Trud, ist das richtig? Zeugin. Das habe ich nicht gesagt wegen dem Breslauer, sondern wegen dem Charlottenburger Mord. Angeklagter. Das ist nicht wahr. Die liebe Trud hat mir gedroht, mich wegen des Breslauer Mordes anzuzeigen. Ich will weiter bemerken, ich habe die liebe Trud bisweilen Tante genannt. Die liebe Trud war darüber ärgerlich und sagte, ich bin nicht deine alte Tante. Wenn du zu mir Tante sagst, so sage ich zu dir Onkel. Die liebe Trud hat mich deshalb vielfach Onkel genannt und dadurch wurde wohl die kleine Lucy veranlasst, Onkel zu mir zu sagen. Sie hat auch zu der liebe Trud Tante gesagt. Diese hatte das aber dem Kinde untersagt. Vorsitzender. Ist das richtig, liebe Trud? Zeugin, es ist möglich. Angeklagter, ich ersuche der liebe Trud ferner die Frage vorzulegen, ob ihr bekannt war, dass ich sie nicht früher heiraten konnte, weil ich polizeilich gesucht wurde. Zeugin, das ist richtig. Es wurde darauf Frau Wehn, geborene Teubner, vernommen. Ich habe im Juni mit der liebe Trud im Polizeigefängnis in der Barnimsstraße gesessen. Da sagte ich zu der liebe Trud, wenn ich jetzt rauskomme, werde ich heiraten. Ich habe auch inzwischen geheiratet. Die liebe Trud sagte, meiner geht lieber 10 Jahre ins Zuchthaus, als dass er mir heiratet. Du bist schön dumm, versetzte ich. Du bist 17 Jahre mit dem Kerl zusammen und da will er dich noch immer nicht heiraten. Ich ließ den Kerl entweder alle werden oder schmiss ihn raus. Ich werde ihn auch rausschmeißen, wenn ich rauskomme und er mir nicht heiratet, sagte die liebe Trud. Einige Tage später traf ich die liebe Trud im Heidelberg. Da sagte sie zu mir, meiner wird mir jetzt doch heiraten. Wir waren schon aufs Standesamt. Hätte er es nicht getan, so würde ich ihn rausgeschmissen haben. Eine weitere Zeugin war Frau Gottschalk. Sie wohne im Seitenflügel des Hauses Ackerstraße 130. Am 9. Juni vormittags zwischen 9 und 10 Uhr habe sie Berger nach Hause kommen sehen. Sie habe nicht den Eindruck gehabt, dass Berger betrunken war. Schon früher sei Frau Walter, die Schwester des Berger, zu ihr gekommen und habe auf Berger gewartet. Wie lange Berger zu Hause geblieben sei, wisse sie nicht. Mittags seien hintereinander 2 Leierkastenmänner auf den Hof gekommen. Die Kinder im Hause haben nach den Klängen des Leierkastens getanzt. Ob Lucy Berlin sich unter den Kindern befand, könne sie nicht sagen. Verteidiger. Sie haben früher eine sehr fantasievolle Geschichte erzählt. Sie haben Lenz als Mörder bezeichnet und dies damit begründet. Lenz verkehre bei einer Frau Feige, die 2 Wohnungen habe, in denen sie Harems unterhalte. Sie habe gesehen, wie am 9. Juni mittags die kleine Lucy an der Hand eines etwa 13-jährigen Mädchens nach der Verbindungsbahn gegangen sei. Ist es richtig, dass Sie diese Fantasterei der Polizei mitgeteilt haben? Zeugin: Ich wurde von einem Kriminalbeamten gefragt, und da habe ich meine Vermutung geäußert. Verteidiger: Wie kamen Sie zu dieser Erzählung? Ganz besonders, wie kamen Sie dazu, auf bloße Vermutungen hin, Lenz des Mordes zu beschuldigen? Zeugin: Ich wurde gefragt, wen ich als Mörder vermute. Da habe ich meiner Vermutung Ausdruck gegeben. Vorsitzender: Die Hauptsache ist, dass das, was Sie heute unter Ihrem Eide ausgesagt haben, wahr ist? Zeugin: Das ist wahr. Verteidiger: In dem Hause Ackerstraße 130 wohnen doch sehr viele Menschen. Wie kommt es, dass Ihnen gerade Berger, als er am Vormittag des 9. Juni nach Hause kam, auffiel? Zeugin: Weil ich gerade am Fenster saß. Verteidiger: Das ist doch kein Grund. Es kommen doch unaufhörlich zahlreiche Menschen ins Haus. Zeugin: Mir fiel Berger auf. Verteidiger: Ist Ihnen bekannt, dass die Familie Berlin furchtbar auf Berger schimpfte und alle Hausbewohner, die als Zeugen in diesem Prozess in Frage kommen könnten, auf Berger hetzte, mit der Behauptung, Berger sei zweifellos der Mörder? Zeugin: Geschimpft haben allerdings die Berlins heftig auf Berger, das ist doch sehr natürlich. Verteidiger: Die Frage der Täterschaft ist jedenfalls noch nicht entschieden, so sehr natürlich ist also das Schimpfen auf Berger nicht. Ist Ihnen aber bekannt, dass die Familie Berlin eine Belohnung von 100 Mark ausgesetzt hat, wenn Berger verurteilt wird? Zeugin: Ich habe wohl etwas von einer Belohnung gehört, ich habe mich aber dadurch nicht beeinflussen lassen. Verteidiger: Jedenfalls geben Sie wohl aber zu, dass Sie nach dem Morde vielfach mit Frau Berlin über den Mord gesprochen haben? Zeugin: Jawohl. Frau Walter, die Schwester des Angeklagten, bekundete, sie sei am 9. Juni vormittags gegen 11 Uhr bei ihrem Bruder in der Liebetrutschen Wohnung gewesen. Die Liebetrut sei zu jener Zeit im Gefängnis gewesen. Sie hatte den Eindruck, dass ihr Bruder angetrunken war, und zwar umso mehr, da ihr Bruder ihr sagte, er sei die Nacht vorher durchgegangen. Ihr Bruder habe ihr gesagt: Nun werde ich Hannchen heiraten. Bereiter Gerlach: Nachdem der Rumpf der kleinen Lucy aufgefunden war, habe er mit Frau Walter, der Schwester des Angeklagten, über den Mord gesprochen. Frau Walter sagte: Meinem Bruder traue ich den Mord nicht zu. Aber selbst wenn er es gewesen wäre, dann würde ich meinen Bruder nicht verraten. Vorsitzender: Früher lautete ihre Aussage: Frau Walter habe gesagt, wenn es mein Bruder gewesen wäre, dann würde ich nicht so dumm sein und meinen Bruder verraten. Zeuge: Das ist allerdings richtig. Bei meiner ersten Vernehmung wusste ich mich noch besser zu erinnern. Vorsitzender: Nun, Frau Walter, ist das richtig? Zeugin: Das ist nicht wahr. Das habe ich nicht gesagt. Vorsitzender: Hören Sie, Frau Walter, der Zeuge hat keinerlei Interesse an diesem Prozess und macht einen durchaus glaubwürdigen Eindruck. Ihr direktes Ableugnen könnte doch auf die Herren Geschworenen einen unangenehmen Eindruck machen. Zeugin: Ich kann nicht anders sagen. Unter allgemeiner Spannung wurde darauf die Mutter der kleinen Lucy, Frau Berlin, eine recht nett aussehende Frau, in tiefe Trauer gekleidet, als Zeugin in den Saal gerufen. Vorsitzender: Frau Berlin, Ihren tiefen Schmerz, den Sie erlitten haben, wird Ihnen jeder nachfühlen. Sie müssen sich aber zusammennehmen und ohne jede Voreingenommenheit hier Zeugnis ablegen. Die Zeugin wurde vereidigt und bekundete auf Befragen der Vorsitzenden, bisweilen unter heftigem Schluchzen: Die Lucy war ein munteres, hübsches Mädchen. Sie hatte hellblondes Haar, blaue Augen und rote Wangen. Sie war etwas wild, aber sonst herzensgut und folgsam. Sie besuchte die in der Ackerstraße belegene Mädchengemeindeschule. Das Kind war Bekannten gegenüber sehr zuvorkommend, Fremden gegenüber dagegen sehr zurückhaltend, ja misstrauisch. Ich sagte zu der Lucy noch am Sonnabend vor dem Morde: Lucy, dass du nicht einmal mit einem fremden Manne mitgehst. Nein, Mutti, versetzte das Kind, mit einem fremden Mann gehe ich nicht mit. Da wird einem Kopf und Bein abgeschnitten und dann ins Wasser geworfen. Große Bewegung im Zuhörerraum. Vorsitzender, wie kam das Kind wohl zu dieser Äußerung? Zeugin, es war kurz vorher ein solcher Mord an den öffentlichen Anschlagsäulen bekannt gemacht worden. 2 Tage später rief plötzlich die Lucy, »Mutti, Mutti, ein fremder Mann hat mich aufgefordert, mit ihm zu gehen. Ich gehe aber bloß mit Bekannten.« Am 9. Juni vormittags gegen 11 Uhr kam Lucy aus der Schule. Sie spielte zunächst mit anderen Kindern auf dem Hofe, alsdann machte sie für Frau Höhner einige Besorgungen. Frau Höhner gab dafür dem Kinde 2 Pfennige. Lucy fragte mich, ob sie sich dafür Bonbons kaufen dürfe. Ich gab meine Zustimmung. Sehr bald kam Lucy mit den Bonbons zurück und sagte, »Mutti, die schönsten Bonbons sollst du bekommen.« Ich küsste und herzte das Kind mit dem Bemerken, »Iss nur die Bonbons allein, mein herziges Kind.« Frau Berlin weinte bei diesen Worten sehr heftig. Nachdem sie ihre Tränen getrocknet, fuhr sie fort. Gegen 12:45 kommt mein Mann gewöhnlich zum Mittagessen nach Hause. Die Lucy lief dem Vater zumeist entgegen. An diesem Tage hatte sich aber mein Mann über eine Wickelmacherin, mein Mann ist Zigarrenmacher, sehr geärgert. Er kam infolgedessen einige Minuten früher. Lucy wollte gerade zum Korridor hinausgehen, um dem Vater entgegenzulaufen, da trat mein Mann in den Korridor. Wir aßen Mittagbrot, wir aßen Carbonade, Gurkensalat und Kartoffeln. Vorsitzender, hat es auch die Lucy gegessen? Zeugin, jawohl. Nachdem mein Mann gegessen hatte, begab er sich sogleich wieder zur Arbeit. Da mein Mann sehr ärgerlich war, so befürchtete ich, er könnte nicht wieder zur Arbeit gehen. Ich schickte daher die Lucy nach, um zu sehen, ob der Vater auch zur Arbeit gegangen sei. Sehr bald kam Lucy zurück mit dem Bemerken, Vater ist zur Arbeit gegangen. Gleich darauf sagte Lucy, Mutti, ich muss aufs Klosett. Ich sagte, nimm den Schlüssel, aber bleibe nicht lange, sonst bekommst du Haue. Vorsitzender, weshalb sagten Sie das? Zeugin, weil die Lucy immer Bälle bei sich hatte und ich glaubte, sie werde mit anderen Kindern auf dem Hofe Ball spielen. Sie sollte aber bald wiederkommen, da ich gegen 3 Uhr nachmittags etwas vorhatte. Gegen 14:45 nachmittags kam mein Sohn Bruno zu Tisch. Dieser fragte, wo Lucy sei. Da die Lucy selbst nach Verlauf von 20 Minuten nicht wiederkam, ging ich nachsehen. Das Klosett war aber verschlossen und der Schlüssel abgezogen. Ich begab mich auf den Hof. Auf diesem spielte gerade ein Leierkastenmann und die Kinder tanzten. Meine Lucy war aber nicht unter den Kindern. Es wurden von den Kindern die verschiedensten Angaben über den Verbleib des Kindes gemacht. Ich suchte mit Hilfe meines Sohnes in der ganzen Umgegend, es war jedoch alles vergeblich. Mein Kind blieb verschwunden. Ich habe es nicht mehr wiedergesehen. Die Zeugin weinte wiederum heftig. Vorsitzender, wie war die Lucy gekleidet? Zeugin, sie trug ein dunkelbraunes Kleid, eine schwarze mit weißem Band eingefasste Schürze, rotbraune Knöpfstiefletten, weiße baumwollene Strümpfe und einen rotwollenen Unterrock. Außerdem trug sie ein goldenes Medaillon um den Hals. Staatsanwalt, Sie sagten vorhin, Sie hätten um 3 Uhr nachmittags etwas vorgehabt. Was hatten Sie vor? Zeugin, das ist meine Sache. Vorsitzender, Frau Berlin, Sie sind verpflichtet, diese Frage des Herrn Staatsanwalts zu beantworten. Zeugin, ich hatte in der Leipziger Straße etwas zu besorgen. Vorsitzender, kannten Sie die liebe Trud? Zeugin, jawohl. Einmal kam Lucy sehr spät zu Tisch. Auf meine Frage, wo sie geblieben sei, sagte sie, sie habe für Fräulein Liebetrud Schabefleisch geholt. Alsdann habe sie mit dem Hund gespielt. Onkel sei sehr gut zu ihr. Vorsitzender, unter Onkel verstand sie Berger? Zeugin, das nahm ich an. Vorsitzender, kannten Sie die Liebetrud und den Berger? Zeugin, nur vom Sehen. Vorsitzender, die näheren Verhältnisse waren Ihnen nicht bekannt? Zeugin, nein. Frau Berlin erzählte weiter, als der Rumpf aufgefunden war, da sagte ich, ich kann mir nicht anders helfen, das muss ein Mord aus Rache sein. Berger versetzte, das war kein Mord aus Rache, sondern ein Lustmord. Ich bin der Meinung, den Mord hat der Zigarrenspitzenhändler Kufal in der Gartenstraße begangen. Das ist ein bekannter Nuttenjäger. Ich habe gesehen, wie Fräulein Feige das Kind an der Hand genommen und über die Verbindungsbahn nach der Gartenstraße geführt hat. Angeklagter, sehr erregt. Frau Berlin, wenn Sie so etwas sagen, dann sehen Sie mich wenigstens an. Schämen Sie sich, eine solche Lüge zu sagen. Vorsitzender, Berger, ich muss Sie dringend zur Ruhe ermahnen. Ich habe Ihnen bisher den weitesten Spielraum gelassen, ich kann aber unmöglich dulden, dass Sie in dieser Weise Zeugen gegenübertreten. Angeklagter, Herr Vorsitzender, ich kann mir unmöglich solche gemeinen Lügen von der Frau gefallen lassen. Ich habe niemanden verdächtigt. Ich habe sogar gesagt, als alle Welt behauptete, Lenz ist es gewesen, solchen Verdacht darf man nicht aussprechen, wenn man nicht volle Beweise dafür hat. Vorsitzender, nun, Frau Berlin, Sie hören, was der Angeklagte sagt. Sie haben einen Eid geleistet. Ich ermahne Sie dringend, nur das zu sagen, was Sie mit gutem Gewissen auf Ihren Eid nehmen können. Frau Berlin, Herr Vorsitzender, meine gute Lucy ist tot, die kommt nicht wieder. Ich will niemanden unschuldig belasten, was ich sage, das ist die Wahrheit. Vorsitzender, weshalb nahmen Sie an, dass es ein Mord aus Rache war? Zeugin, weil ich hörte, Lenz hätte sich mit der Seiler gezankt. Da glaubte ich, Lenz hätte aus Wut darüber mein Kind ermordet. Vorsitzender, wenn sich Lenz mit der Seiler zankt, liegt doch noch kein Grund vor, ein Kind zu töten. Zeugin, man kommt doch dabei auf alle möglichen Vermutungen. Verteidiger, Sie haben ja in der Voruntersuchung fast das Gegenteil gesagt. Ganz besonders haben Sie Lenz belastet. Aber wie kommt es, Frau Berlin, dass Sie von diesem wichtigen Vorkommnis bei allen Ihren früheren Vernehmungen nichts gesagt haben? Zeugin, man denkt nicht immer an alles. Angeklagter, als die Kriminalbeamten kamen, da wurde ich gefragt, ob ich Lenz ausfindig machen könnte. Ich sagte, ich glaube, das wird nicht schwer halten, der ist immer mit einem gewissen Fuhrmann zusammen. Soviel ich weiß, wohnt Fuhrmann in der Chausseestraße. Da sagte Herr Kriminalkommissar Wanowski, hier haben Sie 3 Mark und sehen Sie zu, dass Sie Fuhrmann ausfindig machen. Als ich am Montag aufs Präsidium kam und mitteilen wollte, dass ich Fuhrmann ausfindig gemacht habe, sagte Kriminalkommissar Wanowski, die Sache ist schon erledigt. Kriminalkommissar Wanowski, Berger verdächtigte derartig den Lenz, dass, obwohl damals Berger gar nicht in Frage kam, ich gegen ihn Verdacht schöpfte. Er sagte unter anderem, Lenz ist pervers veranlagt, dieser allein ist der Mörder. Es ist richtig, dass ich Berger 3 Mark gezahlt habe, damit er Fuhrmann und Lenz ausfindig machen sollte. Hierauf wurde Frau Müller, eine 85-jährige Frau, als Zeugin in den Saal geführt. Am 9. Juni mittags habe sie sich einen Topf in ihre Wohnung getragen. Da habe sie die Lucy auf der Treppe getroffen. Die Lucy sagte, Großmutter, geben Sie her den Topf. Ich werde Ihnen den Topf nach oben tragen. Sie sagte, lass mein Kind. Den Topf kann ich schon selbst tragen. Die kleine Lucy ging aufs Klosett. Oben auf dem Flur stand Berger und sah mich an. Ich sagte zu Berger, weshalb sehen Sie mich so an? Haben Sie denn noch keine alte Frau gesehen? Alsdann wurde der Vater der ermordeten Lucy, Zigarrenmacher Friedrich Berlin, ein sehr anständig aussehender, mittelgroßer Mann von 50 Jahren, als Zeuge aufgerufen. Er bekundete gleich seiner Gattin, er sei am 9. Juni mittags gegen 12:15 zum Mittagessen nach Hause gekommen und gegen 1 Uhr wieder zur Arbeit gegangen. Als er gegen 7 Uhr abends nach Hause kam, saß seine Frau auf einem Stuhle und weinte. Er fragte nach der Ursache des Weinens. »Die Lucy ist verschwunden«, sagte seine Frau. Er sei, ohne Abendbrot gegessen zu haben, sofort aus seiner Wohnung geeilt und habe volle 2 Stunden lang sein Kind gesucht. Vorsitzender, wo suchten Sie? Zeuge, bei allen Verwandten und Bekannten im weiten Umkreise. Auf weiteres Befragen des Vorsitzenden sagte der Zeuge, die Lucy war ein sehr hübsches, aufgewecktes, munteres Mädchen. Das Kind sei oftmals gewarnt worden, mit Fremden mitzugehen. Er könnte sich daher nicht denken, dass seine Tochter mit einem Fremden mitgegangen sei. Das Kind sei körperlich sehr entwickelt gewesen. Es habe das Aussehen eines 11-jährigen Mädchens gehabt. Vorsitzender: Wussten Sie, dass Ihre Tochter für die Liebetrut Einkäufe besorgt? Zeuge: Jawohl, soviel ich weiß, nannte sie die Liebetrut Tante und Berger Onkel. Ein weiterer Zeuge war der Bruder der ermordeten Lucy, der 15-jährige Laufbursche Bruno Berlin. Er erzählte, er sei am 9. Juni mittags gegen 13:45 zum Mittagessen nach Hause gekommen. Die Mutter sagte, Lucy sei verschwunden, er möchte doch nach dem Kinde suchen. Er sagte zur Mutter, sie solle mitkommen, da er bald wieder zur Arbeit müsse. Als er abends gegen 7 Uhr nach Hause kam, habe er sofort seinem Vater suchen helfen. Zunächst sei er mit dem Vater in ein Restaurant gegangen und habe mit ihm ein Glas Bier getrunken. Der Zeuge erzählte im Weiteren auf Befragen, er habe mehrfach vor dem Hause Ackerstraße 131 einen Mann in elegantem Anzug mit einem hellen Strohhut stehen sehen. Dieser Mann sei auch oftmals in das Haus Ackerstraße 130 gegangen und habe zugesehen, wie Lucy mit einem Hunde auf dem Hofe spielte. Ob dies Berger war, könnte er nicht sagen. Hausverwalter Möbius: Er sei Hausverwalter des Hauses Ackerstraße 130. Das Haus sei nachts stets verschlossen. In dem Hause wohnen 106 Mieter. Es sei daher schon möglich, dass hin und wieder die Haustür offen gelassen worden sei. Es seien ihm aber Fälle bekannt, in denen Hausbewohner, die keinen Hausschlüssel hatten, lange Zeit auf den Nachtwächter warten mussten. Instrumentenmacher Bollert: Er kenne Berger seit 16 Jahren. Der Vater der Liebetrut habe ihm einmal geklagt, dass Berger seine Tochter auf die Bahn des Lasters gedrängt habe und sich nun von seiner Tochter ernähren lasse. Er habe deshalb Berger energisch zur Rede gestellt. Berger bemerkte, Bollert habe ihn damals in sehr heftiger Weise vor die Brust gestoßen. Bollert bekundete noch auf Befragen, am Tage vor dem Morde habe er an der Ecke der Bernauer und Ackerstraße Berger mit einem kleinen, etwa 11-jährigen Mädchen stehen sehen. Wer das Kind war, könnte er nicht sagen. Die ermordete Lucy habe er nicht gekannt. Restaurateur Weber: Am Tage nach dem Morde, den 10. Juni, sei Berger in seinem Lokal gewesen und habe sich über das Verschwinden der kleinen Lucy in durchaus unverdächtiger Weise geäußert. Kriminalschutzmann Siegel: Er sei Sittenpolizeibeamter. Er sei am 11. Juni in der Liebetrutschen Wohnung gewesen. Die Liebetrut habe den Lenz verdächtigt. Letzterer sei ein pervers veranlagter Mann, dem die Tat zuzutrauen sei. Berger unterbrach schließlich die Liebetrut mit dem Bemerken: Hör schon einmal auf mit den Verdächtigungen, man macht sich dadurch bloß Feindschaft. Kriminalschutzmann Ball bekundete über die von ihm in der Liebetrutschen Wohnung vorgenommene Haussuchung. Er habe einen Anzug, Wäsche und Bindfaden gefunden, der genau so aussah wie der, mit dem die aufgefundenen Leichenteile verschnürt waren. Er habe im Seitenflügel des Hauses Ackerstraße 130 Nachforschungen gehalten, wer von den männlichen Bewohnern am 9. Juni zur kritischen Zeit zu Hause war. Verteidiger: Wenn der Zeuge dies bekunden soll, dann bin ich genötigt, sämtliche Hausbewohner des Hauses Ackerstraße 130 zu laden. Vorsitzender: Ich lege auf diese Bekundung keinen weiteren Wert. Kriminalschutzmann Blume: Berger habe anfänglich ein sehr ruhiges Wesen an den Tag gelegt. Als er jedoch Berger aufforderte, zu dem Kriminalkommissar Wanowski zu kommen, sei Berger auffallend blass und sehr erregt geworden. Der Verteidiger protestierte gegen derartige Bekundungen. Ob ein Mensch blass und aufgeregt sei, könne nur ein Arzt beurteilen. Der Gerichtshof beschloss, da es sich lediglich um die Bekundung einer Tatsache handelt, die Bekundung zuzulassen. Die folgende Zeugin, Frau Marowski, bekundete: Am 9. Juni mittags gegen 13:30 habe sie einen furchtbaren Schrei gehört. Es war ein dumpfer Schrei, so dass sie der Meinung war, es werde ein Kind heftig geschlagen. Vorsitzender: Woher mag der Schrei gekommen sein? Zeugin: Der Schrei kann meiner Meinung nach nur von unten gekommen sein. Auf weiteres Befragen bemerkte die Zeugin: Am 10. Juni vormittags habe sie Berger auf der Treppe stehen sehen, da sei sie sofort zu der Vermutung gekommen, Berger könnte die Lucy ermordet haben. Als am Sonnabend, den 11. Juni, bekannt wurde, dass der Rumpf der Lucy aufgefunden worden sei, haben fast alle Hausbewohner laut klagend im Hofe gestanden. Nur die Liebetrut und Berger haben auf der Treppe gestanden und seien in ihre Wohnung gegangen. Dies sei verdächtig vorgekommen. Sie habe deshalb gehorcht und habe gehört, wie Berger zu der Liebetrut sagte: Auf den Gedanken kommt niemand. Vorsitzender: Weiter haben Sie nichts gehört? Zeugin: Nein. Frau Schneidermeister nöllte. Ihre Küche liegt direkt unter der Liebetrutschen Wohnung. Am 9. Juni mittags gegen 13:30 hatte sie sich mit ihrem Manne gezankt. Sie hatte sich deshalb ein bisschen aufs Sofa gelegt. Bald darauf sei Frau Tamm gekommen. Ihr Mann sagte zu dieser: Meine Frau schläft, sie wird bald aus dem Bett fallen. Sogleich vernahm man zunächst ein Poltern und alsdann zweimal ein dumpfes Fallen. Sie sagte: Nun fällt Hannchen aus dem Bett. Später habe sie gehört, dass die Liebetrut nicht aus dem Bett gefallen sein konnte, da sie im Gefängnis war. Vorsitzender: Wissen Sie genau, dass das Geräusch von oben kam? Zeugin: Ganz bestimmt. Frau Tamm bestätigte diese Bekundung. Der Fall habe sich holprig angehört. Der Verteidiger machte die Zeugin darauf aufmerksam, dass sie bei dem Untersuchungsrichter gesagt habe, es hörte sich an wie ein weicher, dumpfer Fall. Untersuchungsrichter Landrichter Maßmann: Die Zeugen seien nicht so sprachlich gebildet, als dass sie ihre Wahrnehmungen hierüber genau angeben konnten. Auf nochmaliges, eingehendes Befragen bemerkte die Zeugin, sie hatte das Gefühl, als wenn ein menschlicher Körper gefallen wäre. Schneidermeister Nölte schloss sich im Wesentlichen der Bekundung seiner Gattin an. Er habe auch den Eindruck gehabt, als ob ein menschlicher Körper gefallen sei. Der Zeuge bekundete im Weiteren, am 10. Juni früh, 3 Uhr, habe er über sich Schritte gehört. Er habe zu seiner Frau gesagt, jetzt scheinen die Leute oben nach Hause zu kommen. Der Vorsitzende ersuchte den Untersuchungsrichter, Landrichter Maßmann, sich über den Eindruck zu äußern, den die verschiedenen Zeugen auf ihn gemacht haben. Der Verteidiger protestierte gegen diese Fragestellung, da das ein Gutachten sei. Der Gerichtshof beschloss jedoch, dem Untersuchungsrichter die Frage vorzulegen. Letzterer sagte, die Zeugen machen im Allgemeinen einen glaubwürdigen Eindruck, nur die Kinder haben augenscheinlich Erzähltes mit eigenen Wahrnehmungen verwechselt. Ein Geschworener fragte, ob bei den Hausbewohnern nach dem Kinde gesucht worden sei. Frau Berlin verneinte das. Sie habe nicht geglaubt, dass das Kind im Hause sei. Kriminalkommissar Wanowski: Er sei einige Tage nach Auffindung der Leichenteile mit einer großen Anzahl Beamten im Hause Ackerstraße 130 gewesen, um bei sämtlichen Bewohnern Haussuchung zu halten. Als er in die Liebetrutsche Wohnung kam, sei Berger sehr ruhig gewesen. Einige Tage darauf habe er Berger vor dem Kriminalschutzmann Blume nach dem Polizeipräsidium holen lassen. Berger sei auffallend blass und erregt gewesen. Er habe ihm die kleine Gertrud Hübsch, die Berger mehrfach auf der Straße mit der ermordeten Lucy beobachtet haben soll, gegenübergestellt. In diesem Augenblick sei Berger so erschrocken, dass er am ganzen Leibe gezittert habe und bald umgefallen wäre. Der Verteidiger stellte den formellen Antrag, von der Vernehmung sämtlicher Polizeibeamten Abstand zu nehmen. Die Polizeibeamten seien Gehilfen der Staatsanwaltschaft, sie seien schon deshalb naturgemäß etwas voreingenommen. Außerdem sei jeder Polizeibeamte in das Ergebnis seiner Recherche gewissermaßen verliebt. Er sei daher naturgemäß von der Richtigkeit dieses Ergebnisses überzeugt. Der Vorsitzende verkündete nach kurzer Beratung des Gerichtshofes: Der Gerichtshof hat beschlossen, den Antrag des Verteidigers abzulehnen. Die Polizeibeamten haben selbstverständlich die Verpflichtung, sich streng an die Tatsachen zu halten. Kriminalschutzmann Ogozek: Als er in die Wohnung der Liebetrut kam, habe er Berger gefragt, ob er da wohne. Nein, ich wohne nicht hier, ich wohne in der Bergstraße, erwiderte Berger. Bei diesen Worten holte er eine polizeiliche Anmeldung aus der Tasche. Er, Zeuge, habe darauf in der angeblichen Wohnung des Berger nachgefragt, dort kannte man Berger überhaupt nicht. Der folgende Zeuge war Kriminalkommissar Wien. Als der Rumpf aufgefunden wurde, habe der Vater des ermordeten Kindes, Zigarrenmacher Friedrich Berlin, sofort gesagt, der Rumpf ist der meiner Tochter Lucy. Ich erkenne ihn ganz besonders an dem roten Unterrock wieder. Der Verdacht lenkte sich bekanntlich zuerst auf Lenz. Dieser wurde zur Sektion im Leichenschauhause hinzugezogen. Er sagte mit großer Ruhe: »Meine Herren, ich bin an dem Morde des Kindes ebenso unschuldig wie Sie alle hier.« Er, Wien, hatte sehr bald die Überzeugung gewonnen, dass Lenz als Täter nicht in Betracht kommt. Nicht bloß die Mutter, auch der Lehrer haben die kleine Lucy gewarnt, etwaigen Lockungen fremder Männer zu folgen. Er habe zunächst auf Berger keinen Verdacht gehabt. Eins macht ihn aber ganz besonders stutzig. Berger sagte zu der Liebetrut: »Sprich bloß nicht von dem Korbe, sonst hält man mich schließlich für den Mörder.« Das war zu einer Zeit, als noch niemand daran dachte, ein Korb könnte mit dem Morde in Verbindung gebracht werden. Als der Korb aufgefunden wurde, habe er Berger gefragt. Sie sollen einen Korb der Liebetrut entwendet haben. Berger habe zunächst die Entwendung des Korbes in Abrede gestellt. Schließlich habe er gesagt, ich habe den Korb verschenkt. »Wem«, fragte er, »haben Sie den Korb verschenkt?« »Einem Mädchen.« »Was für einem Mädchen?« »Auf der Straße«, antwortete Berger. Nachdem bekannt wurde, dass ein Korb aufgefunden war, habe er eine Pressnotiz veranlasst. Daraufhin habe der Schiffer Thornau angezeigt, dass er einen Korb gefunden habe. Er habe sofort einen Schutzmann nach Plaue geschickt, um den Korb zu holen. Es sei ihm außerdem aufgefallen, dass Berger sagte: »Die Aufregung vertrage ich nicht.« Diese Äußerung war umso auffälliger, da damals Berger noch in keiner Weise verdächtigt wurde. Es wurde ihm im Gegenteil von dem Kriminalkommissar Wanowski Geld gegeben, damit er Recherchen nach Lenz und Fuhrmann anstelle. Ende von Abschnitt 17. Aufgenommen von Julia Niedermeyer.